Achtung, Achtung! Liebe Tanzpaare, ein Geistertänzer kreuzt ihren Weg. Bitte halten Sie äußerst rechts. Oh, Wir hatten beide das Gefühl, dass mit uns könnte gehen. Wir zwei haben uns bloß einfach angesehen. Und alles hat gepasst. Eine Zeit lang hab ich's dann noch allein probiert und hab so eine Leere im Herzen gespürt. Mir fehlte irgendwas. Jede Stunde ein Tag, jeder Monat ein Jahr. Und die Sehnsucht ließ mir keine Wahl. Ich war völlig verwirrt, aber eins war mir klar. Für uns gibt es ein nächstes Mal. Ich will nur noch dich und fahr für den Rest des Lebens immerzu nur dich, weil du kommt, wie es muss, denn es gibt kein Zurück mehr heute Nacht.